rechten Weg. Du steckst Neuland mitten in der Pubertät. Deine Unterschiede sind deine Qualität. Ein Nichtsweiland, deine Zukunft hing gestern an. Du bist ein Weiland, bereits jetzt und nicht irgendwann. Kein Niemandsland, du bist längst nicht mehr allein. Komm in die Gänge, stell den Motor in Kopf. Kein kleiner Schritt, keine Zwänge, pack das Schicksal im Schopf. Hast du dich schon verfehlt? Für Wahlen gibt's kein Patent, vergeude nicht dein Talent. Vergiss Neuland, endlich mal die Sauberkeit. Entspann dich, Zweiland, deine Geschichte ist nicht fusselfrei. Erlösung Neuland liegt in Erinnerung.